So, nachdem ihr jetzt genauer gehört habt, wie wir das uns in dem Narrativ vorstellen, wie wir diese Utopie umsetzen wollen, komme ich nochmal etwas genauer auf die Programmierung zu sprechen, damit ihr so ein bisschen eine Idee bekommt, wie wir das jetzt umsetzen. Und danach, ja, würden wir in eine offene Diskussion übergehen. Und zwar programmieren wir mit NetLogo. Das ist eine bestimmte Programmiersprache und ein bestimmtes Programm, wo man Agent-Based Modeling sehr gut mit umsetzen kann. Und wir nutzen dieses Narrativ als Grundlage. Das heißt, ich schaue mir das Narrativ an und schaue, okay, welche Akteure habe ich hier und wie würde ich das jetzt umsetzen? Und dadurch, wie Stefan auch schon gesagt hat, schärfen wir das Narrativ und damit auch die Utopie. Und wichtige Schritte bei der Programmierung sind, dass wir als erstes schauen, was genau sind die Akteure? Welche Variablen haben wir? Was ist unsere Zeit? Das heißt, ein Durchlauf, was wir eben schon kurz angesprochen haben, ist das jetzt ein Tag? Ist es eine Woche? Ist es ein Monat? Da müssen wir uns genauer mit befassen. Dann, wie initialisieren wir dieses ganze System? Das heißt, was sind unsere Startbedingungen? Haben alle die gleichen Präferenzen? Ist es eine bestimmte Verteilungskurve und sowas? Das muss entschieden werden. Dann müssen wir schauen, was sind genau die Prozesse innerhalb dieses Systems und welche Akteure beziehen diese Prozesse ein. Und schlussendlich wird dann die Anpassung und die Fehlersuche innerhalb dieses Systems kommen, denn bei der Programmierung von so einem komplexen System werden sich überall kleinere und größere Fehler einschleichen, die dann auch erstmal wieder gefunden werden müssen. Und erst dann kann es zum Schluss analysiert werden. Und wir sind im Moment zwischen den Punkten 1 bis 5, aber noch relativ am Anfang. Wie Stefan schon gesagt hat, haben wir bestimmte Akteure und das sieht in NetLogo so aus, dass ich da bestimmte Breeds erstelle, nur einmal als Bild für euch. Und die sind alle mit bestimmten Links, also mit Verbindungen miteinander verbunden und zwar mit sogenannten Mitgliedschaften und Kooperationsverbindungen. Und was genau das ist, zeige ich euch jetzt kurz. Und zwar sind die einzelnen Personen mit den Lebensgruppen über die Links wirklich verbunden. Das heißt, es sind Netzwerke, die wir implementieren und das sind die Mitgliedschaften. Und diese Lebensgruppen variieren nach Größe. Also es gibt kleinere Lebensgruppen und es gibt größere Lebensgruppen. Und jede Person ist nicht nur Mitglied in einer von diesen Lebensgruppen, sondern gleichzeitig auch noch in einer Produktivgruppe. Das heißt, eine Gruppe, wo diese Person die produktiven Bedürfnisse auslebt, was Stefan vorhin schon erzählt hat, die Care-Gruppen oder die Produktion von den Lebensmitteln. In diesen Produktivgruppen sind auch wieder andere Personen, die Teil der eigenen Lebensgruppe sein können, aber nicht müssen. Das heißt, das sind unterschiedliche Netzwerke, die sich aber zum Teil überschneiden. Und diese Produktivgruppen sind dann wiederum Teil eines weiteren Netzwerkes dieser Kooperativgruppen, was wieder Links sind, die wir aktiv rein implementieren ins Modell. Das heißt, es sind diese Kooperationsverbindungen. Und an jeder Produktivgruppe hängen wieder die ganzen einzelnen Personen, die Teil dieser Produktivgruppe sind. So, zur Initialisierung oder zum Anfang sieht das in NetLogo, in dem Programm, was wir nutzen, so aus. Das heißt, wir haben oben links sieht man zum Beispiel Number of Groups. Ich weiß nicht, ob ihr das alle gut sehen könnt. Also hier, wir stellen bestimmte, das nennt sich Slider ein, das heißt Regler, die wir einstellen können. Und zwar, wie viele Gruppen wir am Anfang haben wollen. Und am Anfang haben wir das etwas flexibel gestaltet mit diesen Reglern, damit wir auch ausprobieren können, was hat das für unterschiedliche Effekte. Wie viele Personen wollen wir am Anfang haben? Wie viele Gruppen von den einzelnen Gruppen? Und wir können die anfängliche Distribution zwischen diesen Gruppen einstellen. Das heißt, wir können schauen, okay, wie viele Menschen sind denn jetzt am Anfang erstmal aktiv in der Care-Mittelgruppe oder in den Lebensmittelgruppen, in den, ja, der Produktion der Lebensmittel. Und das Ganze können wir dann mit Graphen beobachten, die ich da, ja, sind wahrscheinlich von hinten nicht so gut zu sehen, aber jedenfalls können wir an Graphen sehen, wie diese Verteilung ist. Und die werden sich über die Zeit dann auch verändern. Das heißt, im Moment sind sie statisch bei der Initialisierung und durch die Prozesse können wir sie dann weiter beobachten. Nun ganz kurz nochmal zum Überblick, haben wir die zentralen Variablen anhand der verschiedenen Akteure. Zum einen die Umwelt, was kein Akteur an sich, sondern der Rahmen ist, wo wir die Ressourcen haben und auch verschiedene Emissionen und die Senken, dann die Personen und die Gruppen. Und all diese Variablen, die unter den Akteuren sind, müssen definiert werden und müssen innerhalb der Prozesse beachtet werden und geschaut werden, wie hängen die ineinander, wie hängen die miteinander zusammen. Dann sind die internen Prozesse ein Zyklus, was wir vorhin auch schon angesprochen haben. Das heißt, innerhalb eines Zykluses muss entschieden werden, was soll jetzt produziert werden. Es muss tatsächlich produziert werden. Diese Mittel müssen verteilt werden. Die Situationen müssen wieder evaluiert werden. Und die Personen müssen alle ihre Zufriedenheit analysieren und auch anhand der Evaluation der Situation und ihrer Zufriedenheit die Bedürfnisse wieder anpassen und auch die Handlungen wieder anpassen. Das heißt, all dies sind Aspekte, die innerhalb eines Zyklus behandelt werden. Und anhand eines Beispiels will ich euch einmal zeigen, wie wir das letztendlich berechnen, und zwar anhand der Zufriedenheit. Denn bei der Zufriedenheit kommen ganz, ganz viele verschiedene Variablen, die wir vorher definiert haben, und müssen damit einbezogen werden. Ganz oben seht ihr eine lange Zeile, was jetzt der Code ist, wie ich ihn tatsächlich reingeschrieben oder wie wir ihn tatsächlich reingeschrieben haben in dieses Modell. Und da kommen verschiedene Aspekte drin vor. Und zwar zum einen persönliche Aspekte, die oberste Zeile von die persönlichen Emotionen und Motivationen. Und dann kommen noch die Zustände von den Gruppen, mit denen ich in Verbindung stehe, dazu. Und diese Zustände müssen auch noch einmal emotional und motivational, das heißt blickend auf die Zukunft, bewertet werden. Und all das fließt in die Berechnung der Zufriedenheit ein. Um jetzt etwas konkreter einfach mal auf die Person zu gucken, ist es eine lange Liste, was abgearbeitet werden muss. Und da gibt es einen kurzen Überblick, und zwar als erstes muss geschaut werden für jede einzelne Person innerhalb dieses Modells, wie ist denn der aktuelle Zustand dieser Bedürfnisse, das heißt der sinnlich-vitalen Bedürfnisse und der produktiven Bedürfnisse. Und nachdem sich jede Person die gemerkt hat, muss geschaut werden, wie sollten diese Bedürfnisse denn eigentlich sein. Das heißt, ich muss meine Bedürfnisse, wie sie gerade sind, von allen Akteuren vergleichen mit den Präferenzen, die diese Akteure haben, und mit dem Zustand der Lebensgruppe, in dem dieser Akteur zusammen ist. Das heißt, das müssen die alle berechnen, und daraus kreieren sie die Bedürfnisse, wie sie sein sollten, das heißt ihre Wünsche. Um nun die aktuelle Lage der Bedürfnisse zu evaluieren, das heißt praktisch den Zustand, müssen die Bedürfnisse, wie sie sind und wie sie sein sollten, verglichen werden. Und daraus kreiere ich mir dann die Lage, was Stefan vorhin auch schon erklärt hat. Zukunftslagen überspringe ich einmal, aber die Lagen müssen dann auch noch bewertet werden. Das heißt, ich habe eine ehemalige Bewertung der Lagen von dem vorherigen Zyklus und bringe das zusammen mit den aktuellen Lagen, also dem aktuellen Zustand, und berechne daraus dann die neue Bewertung dieser Lage. Um euch zu zeigen, einmal wie die komplexen Zusammenhänge da sind. Und das Gleiche muss auch mit der motivationalen Bewertung stattfinden. Und nachdem diese ganze persönliche Ebene abgearbeitet ist, müssen die Akteure auch noch schauen, wie sind die Lagen ihrer Lebensgruppe. Das heißt zum Beispiel, die Emotionen aller Mitglieder müssen einmal abgefragt werden, aktiv, und berechnet werden, und dann müssen auch noch die Lagen der Produktivgruppe, der Umwelt und der Gesellschaft in Betracht gezogen werden und diese auch noch einmal emotional und motivational bewertet werden. Das heißt, es ist eine ganze Reihe von Prozessen, die einfach nur dazu führen, dass wir letztendlich einen Wert haben für jede Person, was die Zufriedenheit ist, was sich dann aus diesen ganzen verschiedenen Variablen zusammensetzt. Und diese Art von Prozessen müssen wir für jeden einzelnen Prozess, für jeden einzelnen Zustand im System zusammenstellen und da auch immer schauen, welche anderen Aspekte spielen da jetzt rein. Das heißt, es kommen ganz, ganz viele Fragen während des Programmierens einfach auf, wo wir merken, okay, wir haben noch gar nicht definiert, wie genau sich jetzt zum Beispiel der Ego-Grad, was Stefan gesagt hat, also meine egoistische Einstellung auf die Entwicklung meiner Emotionen bezüglich der Umwelt auswirkt. Da müssten wir dann konkret definieren, was ist da jetzt dieser Einfluss. Und nachdem wir das alles letztendlich zusammengeführt haben in einem Modell, kommen wir zu einigen Forschungsfragen, wovon wir jetzt ein paar ausformuliert haben, was aber keine vollständige Liste ist. Das heißt, da sind wir auch immer noch am herausfinden, was sind weitere Forschungsfragen und wo können wir raufgucken. Zum einen bringen Freiwilligkeit und kollektive Verfügung eine Inklusionslogik hervor. Ist eine Gesellschaft mit Inklusionslogik stabil und wann ist sie nicht mehr stabil? Was machen wir mit sogenannten Tipping Points, vor allem aus der ökologischen Perspektive? Das heißt, wenn die Emissionen zu groß sind, was passiert dann? Was passiert in Konfliktsituationen? Ist das System robust gegen gewaltsame Aneignung? Das heißt, was passiert, wenn die Menschen plötzlich nicht mehr inklusiv handeln, sondern eigentlich nur auf ihren eigenen Profit aus sind? Kommt es trotzdem zu sozialen Ungerechtigkeiten, obwohl wir eigentlich von dieser Inklusionslogik ausgehen und alle Bedürfnisse beachtet werden müssten? Und wie viel muss beigetragen werden? So, das war jetzt ein kurzer Überblick, der euch hoffentlich nicht zu sehr verwirrt hat. Und damit würden wir die Diskussion öffnen für alle Bereiche unserer Studie.